Jesus, wir danken dir, dass du im Lobpreis deines Volkes wohnst, Herr. Dass deine Herrlichkeit Einzug hält im Lobpreis deines Volkes, Herr. Ja, dass der Saum deines Gewandes dieses Haus erfüllt, Herr. Dass der Saum deines Gewandes der Herrlichkeit berührbar und anfassbar wird in unserer Mitte, Herr. Oh, wir danken dir, Jesus. Wir danken dir, Herr. Und wir wollen nicht so sehr, als dass deine Herrlichkeit einen Platz findet, an dem sie zur Ruhe kommen kann, an dem sie sich lagern kann, Herr. Dauerhaft lagern kann, Herr. Oh, Sharamandara. Halleluja. Sing im Geist. Oh, der Masjera Danando. Oh, erfüll den Raum mit einem Lobpreis im Geist und in der Wahrheit. Ja, der Masjera Danando. Des Himmels mehr und mehr, mehr und mehr. Oh. In 2. Chronik 6, 41 betet Salomo und sagt: Und nun, Herr, mach dich auf, Gott, zu deiner Ruhe. Du und die Lade deiner Kraft, in anderen Worten, du und deine Herrlichkeit. Du und deine Herrlichkeit, komm zur Ruhe über uns. Lagere dich über uns. Wohne in unserer Mitte. Halleluja. Halleluja. Oh, das neue Bevollmächtigung, die aus seiner Herrlichkeit kommt. Da ist neues Leben, das aus seiner Herrlichkeit kommt. Oh, da ist neue Kraft, die aus seiner Herrlichkeit kommt. Oh, überlass dich seiner Herrlichkeit. Sing im Geist, sing im Geist. Überlass dich seiner Herrlichkeit. gib deinen Traum weiter. Poli hatte letzte Nacht einen Traum, den gibt er jetzt weiter. Ja, ich hatte so einen Traum, es war eine Frau und vor 5 Jahren, dass da das unfruchtbar da ist, ja. Wir haben das Kinder, aber kommt keine Kinder, aber es ist halt so, es ist nicht natürlich, sondern geistlich. Ich glaube, wenn du so da bist und 5 Jahre vorher irgendwie geistlich nicht vorankommt oder blockiert fühlst, ist es halt so, dass das, also von den Traum heute war halt so, dass Gott möchte, dass Befreiung heute passiert, dass geistliche du da befreit, geistlich. Ja. Ja, und dass du da vorankommst. Wenn du da mit was anfangen kannst, gerne vorbei. Und das nächste ist also die 5 Jahre habe ich auch so empfunden, ist auch eine Zeit der Gnade, also dass der Herr Gunst und genau. Wenn da was gibt, die Gegenwart Gottes ist hier, die Atmosphäre Gottes ist hier, die Herrlichkeit Gottes ist hier. Nimm einfach so das, dass du da geistig auch vorankommst. Also wir gehen voran, wir werden nicht gestoppt. Amen. 5 Jahre ist die Zahl der Gnade. Das heißt, hier sind Menschen, das bedeutet dieser Traum, dass Poli den letzte Nacht hatte, bedeutet, dass heute hier Menschen sind und du hast wirklich dieses Empfinden, dass du wie geistlich nicht weiterkommst, wie Unfruchtbarkeit da ist, wie wenn es blockieren würde, wie wenn es einfach nicht, du kannst es nicht zur Geburt bringen, du kannst es nicht empfangen wirklich, ist diese Blockade, aber Gott gibt dir heute wirklich einen Raum der Gnade in seiner Herrlichkeit, ist dieser Raum der Gnade. Und wenn du damit was anfangen kannst, wenn das zu dir persönlich spricht, dann komm einfach ganz schnell hier nach vorne und dann wollen wir dir einfach kurz die Hände auflegen und der Heilige Geist kommt. Oh, der Heilige Geist kommt. Sein Geist ist hier, auch wenn es dich betrifft. Du bist über Livestream dabei und es betrifft dich. Dann komm einfach im Geist. Geh einfach, leg deine Hand auf den Bildschirm und verbind dich mit uns gerade jetzt. Oh, Halleluja. Irina, kannst du mitbeten? Oh, der Sadanana. Poli, kannst du auch mitbeten? Und ihr anderen betet einfach Jesus weiter an. Schaut auf ihn. Oh, Shekaranando. Oh, Zeit neuer Gnade. Ein offenes Fenster für Fruchtbarkeit. Oh, ein offenes Fenster für Fruchtbarkeit. Oh, Jesus. Ein offenes Fenster für Fruchtbarkeit. Jesus. Oh, Jesus. Ein offenes Fenster für Fruchtbarkeit. Oh, de Kasekaraman. Neue Gnade, neue Gnade, neue Gnade, oh, neue Gnade, oh, neue Gnade, neue Gnade. Jesus, ein neues Fenster der Gnade. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dieses Fenster der Gnade. Fruchtbarkeit. Substanz der Fruchtbarkeit. Halleluja. Weiter gebetet wird. Ich hatte noch den Eindruck, und zwar für Personen, die heute Morgen hier sind, und Gott hat schon zu dir gesprochen über Leiterschaft, eine Position der Leiterschaft, einfach auch im Leib Christi, die er für dich hat, eine Position der Verantwortung. Und bisher ist es aber so, dass du ja diese Gabe eigentlich noch nicht einsetzt. Das heißt, du bist noch nicht rausgetreten. Du bist noch nicht rausgetreten, auch vielleicht aus deiner Komfortzone, aber du weißt, da ist aber diese Fähigkeit zur Leiterschaft in dir. Aber du bist noch nicht rausgetreten, du bist noch nicht eingetreten in diese Stufe der Verantwortung, die er für dich hat. Oder aber es kann auch sein, du bist vielleicht gerade in Ausbildung für Leiterschaft. Aber ich habe das so empfunden, dass heute Morgen wirklich ein Mantel von Leiterschaft auf Einzelne kommen will. Und zwar ähnlich wie bei, ich hatte diese Stelle in 4. Mose 11 bei Mose, wo Gott zu ihm gesprochen hat, er soll 70 Leute, es geht jetzt heute nicht um die Zahl 70, aber da waren es 70 Leute, die er herausgerufen hat, und er hat 70 Männer versammelt aus dem Volk und er hat sie rings um das Zelt aufgestellt, und der Herr kam in der Wolke herab und redete zu ihm, und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, also von dem Geist, der auf Mose war, und er legte ihn auf die 70 Männer, die Ältesten in diesem Fall. Und es geschah, sobald der Geist auf sie kam, weissagten sie. Das heißt, ich glaube, dass Gottes Geist heute Morgen auf einige kommen will, und das trifft auf dich zu. Gott hat zu dir gesprochen in Bezug auf Leiterschaft. Entweder du bist in Bezug auf Leiterschaft in Ausbildung, oder aber es ist so, du weißt es, dass du eine Berufung hast, aber du bist bisher nicht Schritte in diese Richtung gegangen. Heute Morgen möchte wirklich eine Zuteilung seines Geistes, eine Zuteilung seines Mantels auf dich kommen. Und wenn dich das betrifft, wenn es zu dir spricht, dann komm einfach auch hier nach vorne, stell dich einfach auf. So wie sie sich bei Mose aufgestellt hatten, rund um das Zelt, so stell dich einfach auf hier, rund um die Herrlichkeit. Komm hier nach vorne, komm ganz nach vorne. Halleluja, tritt raus, ganz nach vorne, ganz nach vorne, ganz nach vorne. Halleluja. Ja, oh, weil er hat zu dir gesprochen. Oh, er hat zu dir gesprochen. Und da ist eine neue Stufe im Geist, die heute Morgen herabkommt. Es ist so, wie es heißt, und Gott legte etwas von dem Geist, der auf Mose war. Damals war die Salbung einzig und allein auf einem Mann. Heute ist der Mantel der Salbung auf dem Leib, auf uns als Leib Christi, natürlich auch auf seinen Leitern, die er gesetzt hat. Aber in dem Namen Jesus setze ich jetzt etwas von diesem Mantel frei, der hier ist, der auf mir ist, der auf uns ist. Ich setze etwas von diesem Mantel jetzt frei in dem Namen Jesu Christi auf jeden einzelnen von diesen, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Komm nur nach vorne, wenn du bereit bist, herauszutreten und Schritte zu gehen, auch in der Zukunft. Es geht nicht darum, Mäntel zu sammeln, sondern es geht darum, voranzugehen und etwas zu machen mit dem, was du empfängst. Das heißt, geh voran. Geh voran. Dieser Mantel ist nicht nur eine Zuteilung, sondern es ist auch eine Verpflichtung. Es ist eine Verantwortung. Es ist eine Verantwortung. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh, lege etwas von deinem Geist auf ihn. Gerade jetzt. Neuen Dimension. Von heute an. Halleluja. Oh, manche, die jetzt gerade empfangen haben, müssen vielleicht einfach ihren Mund öffnen und weissagen, so wie bei Mose. Oder in Sprachen sprechen oder wie auch immer, wie der Geist dir gibt, auszusprechen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater, für Zuteilung. Danke, Vater, für Zuteilung. Danke, Vater, für Zuteilung. Oh, Jesus. Jesus, oh Jesus, etwas von deinem Geist, oh, oh, oh, sieh in Jesu Namen, oh, Jesus, wem wurde noch nicht die Hand aufgelegt, oh, Jesus, teile zu gerade jetzt, oh, es ist ein heiliger Moment, es ist ein heiliger Moment zwischen dir und Gott, er legt etwas von seinem Geist auf dich. Für die Bestimmung, für die Berufung. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Oh, Rabassat. Oh, Halleluja, Halleluja. Komm mal kurz hoch. Komm mal kurz hoch. Halleluja. Ich sehe, wie der Heilige Geist wirklich eine Salbung der Weissagung auf dich legt. Gerade jetzt in Jesu Namen. Oh, Weissage, Tochter. Weissage, Tochter. Weissage in Jesu Namen. Predige, aber Weissage auch. Lehre, aber Weissage auch. In Jesu Namen. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Jetzt spüre ich, wie dieser Mantel sich im ganzen Raum ausbreitet. Überall, wo du bist, streck einfach deine Hände aus. Streck einfach deine Hände aus. Oh, oh, da ist Zuteilung. Da ist Zuteilung. Zuteilung von seinem Geist. Zuteilung von seinem Geist. Halleluja. Und während der Geist auf einige stark kommt, sehe ich, wie Gott nebenbei noch eine Sache heilt, und zwar ist jemand, den Gott im Blick hat, und du hast gerade kürzlich eine Hautkrebsdiagnose bekommen und Gott möchte dich berühren. Wenn dich das betrifft, streck einfach deine Hand aus. Streck einfach deine Hand aus zu ihm. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Streck einfach deine Hand aus zu ihm. Es ist kürzlich eine Hautkrebsdiagnose gewesen. Wink mir einfach mit der Hand zu, wenn dich das betrifft. Es sind einige, die die Hand gehoben haben, damit ich es unterscheiden kann. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Es kann auch über Livestream sein, natürlich, in Jesu Namen. Aber ich sehe einfach, wie Gott wirklich sagt, es ist erledigt. Es ist erledigt. Es ist passiert. Es ist vollbracht. Halleluja. In meiner Herrlichkeit ist es vollbracht. Ich reinige deine Haut. Gereinigt in dem Namen Jesus. Gereinigt in dem Namen Jesus. Halleluja. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Und jetzt dürft ihr auf euren Platz gehen und in dieser Gegenwart bleiben. Bei einigen ist wirklich eine große Schwere, auch die drauf liegt gerade jetzt. Nicht im Negativen, sondern im Positiven, einfach das Gewicht seiner Herrlichkeit. Lass es einfach zu. Wenn du nicht aufstehen kannst, dann bleib liegen, ist auch okay. Oder wenn du nicht laufen kannst, wie auch immer, dann fühl dich frei. Halleluja. Wir sind unter uns, haben wir heute schon gehört. Preis den Herrn. Halleluja. Preis den Herrn, ihr Lieben. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ihr Lieben, vielen Dank auch noch für eure Gebete, wollten wir noch sagen. Wir waren gestern in der Schweiz, wir hatten einen kompletten Tag, Aktivierungstag, natürlich, übernatürlich, in Grüt, im Kanton Zürich. Und ich kann euch sagen, der Heilige Geist hat sich mächtig ausgegossen. Es war nicht nur eine sehr große Klarheit in der Lehre, sondern der Heilige Geist hat sich gerade nachmittags hat sich so mächtig ausgegossen, wir hatten so eine Hammerzeit in der Herrlichkeit Gottes, Taufe im Heiligen Geist, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Es war einfach mächtig, gewaltig. Also vielen Dank für eure Gebete. Wunder sind auch passiert. Ja, wir hatten einige starke Zeugnisse, wirklich Hammer. Ja, eine Frau, die hatte einen Hohlrücken gehabt und sie hat gespürt, wie in der Herrlichkeit Gottes, ich glaube, jemand hat ja auch die Hand aufgelegt, als ich es aktiviert habe, und sie hat gespürt, wie Gott ihre Wirbelsäule hinten, da wo der Hohlrücken war, wie Gott die Wirbelsäule rausgezogen hat. Und ich habe dann eine Physiotherapeutin dazu gerufen, die sich auskennt mit Rundrücken und Hohlrücken und so weiter. Und sie hat es gecheckt und sie hat gesagt, es ist nichts zu sehen mehr, nichts zu sehen mehr. Der Rücken war komplett normal. Halleluja. Preist den Herrn. Das war ein starkes, kreatives Wunder. Halleluja. Eine andere Frau, die hatte seitdem sie ein Jahr alt war, immer wieder Schleudertrauma und deswegen starke Halswirbelsäulenprobleme. Gott hat sie komplett geheilt. Halleluja. Mann, der war vor 20 Jahren, war der auf dem Sterbebett von AIDS geheilt worden. Seine Mutter hat es auch bezeugt, er hatte AIDS gehabt, vor 20 Jahren geheilt worden. Und er hatte aber noch so starke Augenprobleme, sodass er nur unscharf sehen konnte, musste immer wieder Spritzen bekommen ins Auge rein. Und er stand vorne und hat gesagt, das ist der Hammer, ich sehe alles ganz klar, ich sehe alles ganz klar, da draußen ist Gras, ist ganz klar, alles ganz klar. Gott hat wirklich seine Augen berührt, Halleluja. Das war eine starke Sache. Und pass auf, wir haben zwei kurze Videoclips. Eine Frau, die hatte Arthrose in beiden Beinen und konnte nur hinkend laufen. Und jetzt kannst du den ersten Clip, die 10 Sekunden abspielen. Hier rennt sie, ist sie komplett geheilt. Halleluja. Danke, Jesus. Und dann war eine andere Frau, es waren natürlich noch viele andere Zeugnisse, aber eine andere Frau, das war auch total krass, die hatte durch Borreliose, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber Borreliose wusste ich schon, aber sie hatte durch Borreliose eine sogenannte Fallhand. Man nennt es eine Fallhand, das ist nichts anderes als eine komplette Handlähmung. Das heißt, die Hand hängt so nach unten und du kannst weder die Finger bewegen, noch die Hand hängt nur so nach unten. Die war wohl auch, so wie sie geschildert hat, war sie wohl auch irgendwie wie degeneriert, also so abgemagert, ja, die Hand. Und also eine gelähmte Hand, kannst du sagen. Oder biblisch kannst du sagen, verdorrte Hand. Ja. So wie bei Jesus, die verdorrte Hand. Und sie hat bezeugt, sie war vor, ich weiß nicht genau, war es ein Jahr oder so, war sie hier im Gottesdienst gewesen und da wurde für sie gebetet und da hat sie gesehen, wie das, was da so degeneriert war an der Hand, am Fleisch und so weiter, wie das alles wieder nachgewachsen ist. Und dann hat Gott, und sie hat es wohl schon im Glory House vor einigen Monaten oder was schon bezeugt gehabt, und dann hat Gott im Lauf der nächsten Wochen komplett ihre Hand wiederhergestellt und sie hat es demonstriert, die komplett geheilte Hand, war die ganze Lähmung war verschwunden, sie hat alles komplett normal bewegen können. Ich glaube, das Zeugnis haben wir hier auch, oder? Das war, genau, das ist sie, ja. Ich konnte nicht, und jetzt ist sie komplett. Jetzt kann ich bewegen, meine Finger bewegen. Ja, ich kann genau. Arbeiten, pflegen. Wow. Ich habe ein Wunder gelernt. Ja. Halleluja, danke Jesus. Amen. Halleluja, danke Jesus. Amen. Das ist wirklich Grund, Gott zu danken. Und viele andere Sachen sind passiert. Also vielen Dank für eure Gebete. Halleluja. Die Schweiz brennt. Amen. Und jemand, der auch brennt, ist unser wunderbarer Christian. Und er wird uns heute Morgen das Wort Gottes geben. Also geben wir ihm einen kräftigen Applaus. Christian, komm nach vorne und gib uns weiter, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Amen. Ja, bleibt einfach in der Gegenwart. Es ist echt stark heute Morgen hier. Der Geist weht. Und deswegen danke ich dir, Heiliger Geist, dass die Herzen offen sind und dass wir wirklich verändert hier rausgehen. Und ich habe heute so das Thema aus seiner Fülle schöpfen. Ja, aus der Fülle Gottes schöpfen. Und zwar kannst du aus mehreren Sachen deine Kraft oder was auch immer schöpfen. Ja, du kannst... Aus dem Geld kannst du auch schöpfen, letztendlich, ja. Aber das Geld ist weltlich, ja. Und das heißt, wenn du aus dem Geld deine Fülle schöpfst, ja, dann bekommst du auch das, was die Welt oder was das Geld zu bieten hat. Das ist auf einer Seite vielleicht doch, das Positive letztendlich, ja, du kannst dir was kaufen, vielleicht kurze Freude. Aber wir sehen auch, dass Geld auch im Zusammenhang mit Hass steht, ja, und Lügen und so weiter und so fort. Und auch da ist was da dahinter und das wirst du einfach mit. Wenn das deine oberste Priorität ist, kann ich dir schon mal sagen, wirst du nicht glücklich werden. Und das sehen wir auch in der Welt, ja, die Menschen, die nach Geld streben, die sind vielleicht kurzzeitig glücklich, ja, aber der die Nachrichten vielleicht auch immer mal wieder verfolgt, können wir immer mal wieder auch lesen, ja, Geld macht nicht glücklich. Die haben dann ganz andere Probleme, Depression, was auch immer. Also das heißt, wenn du da deine Fülle herausziehst, wird es schwierig, wenn du es aus der Welt herausziehst. Du kannst auch aus deiner Ehe heraus, ja, also weltlich gesehen, aus deiner Ehe heraus, aus deiner Beziehung, aus deinen Kindern, kannst du auch eine gewisse Fülle ziehen. Aber auch die wird dich immer wieder enttäuschen. Weil letztendlich die Welt an sich ist nicht perfekt. Aber wenn du deine Fülle aus Gott herausziehst, kann ich dir schon mal so viel sagen, da bekommst du alles. Da ist alles. Ja, in ihm ist alles. Da bekommst du auch alles. Und ich möchte einfach mal anfangen. Wir kennen die Geschichte, wir haben sie in letzter Zeit schon öfters immer wieder gehört. Der verlorene Sohn, ja, Lukas 15, 25 bis 31, war es dann soweit, ja, dass der Sohn ja rausgegangen ist in die Welt. Ich will heute den Fokus gar nicht so auf den Sohn legen, ja, der wieder zurückgekommen ist, sondern ich will mal den Fokus drauf legen auf den Sohn, der immer da war, ja, also der immer beim Vater war. Und ich lese ganz kurz vor. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Unser Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlhabend wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb geschlachtet und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete gut zu ihm. Komm und freu dich mit uns. Doch der entgegnete ihm bitter. All diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden mal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört dir. Und ich denke, das Bild ist klar, auch, ja, also der Vater, Gott, wir, die Menschen, oder seine Kinder. Und ich möchte auf den Schluss eingehen. Sein Vater sagte zu ihm: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Ja. Und jetzt hat mir so der Heilige Geist, wo ich bei dem Thema war, einfach noch eins so tiefer eröffnet. Und es ist letztendlich für mich, und das möchte ich euch heute weitergeben, einfach ein anderes Level nochmal. Ein anderes Level, wo wir als Kinder haben, aber ich glaube nicht immer leben. Galater 4, 6 bis 7. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt ihr euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und ihm sagen: Aber, lieber Vater, ihr seid also nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Söhne und Töchter Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben. Euch gehört alles, was Gott versprochen hat. An einer anderen Übersetzung, 1. Korinther 3, 21 heißt es: Denn alles gehört euch. Oder noch eine kleine Bibelvers, 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele der Verheißung Gottes sind, in ihm ist das Ja und das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Nochmal kurz zur Erinnerung: Was sagt der Vater in dieser Geschichte zu seinem Sohn? Er sagte: Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen, alles, was ich habe, gehört auch dir. Ja? Und alles, was wir vorher auch gelesen hast: Wir sind Erben, wir sind Söhne, wir sind Kinder Gottes, wir sind Miterben mit Jesus. Das gehört dir und mir. Das ist nicht ein Versprechen für die Zukunft, sondern das ist ein Versprechen für hier und jetzt. Wenn du Jesus angenommen hast in deinem Herzen, wenn du ihn als deinen Herrn gesetzt hast, wenn du wiedergeboren bist, dann gehört das jetzt dir. Jetzt. Also das Problem ist nicht, dass wir es nicht haben, ja, sondern das Problem ist letztendlich ein anderes. Wir haben es nicht in Besitz genommen. Wir leben es nicht. Es ist da, aber wir leben es nicht. Und letztendlich, wir werden immer besser. Und manche leben es auch schon, ja. Und trotzdem, ja, will Gott, dass wir da mehr und mehr und mehr reinkommen. Gott hat die ganze Fülle bereitgestellt in Jesus Christus. Alles ist vollbracht. In ihm ist alles, in Jesus. Aus ihm kommt alles, aus Jesus. Er ist zur Fülle gebracht und wir mit ihm sind in diese Fülle hineingetaucht worden. Und jetzt dürfen wir aus der Fülle schöpfen. Ich sage sogar: Und jetzt sollen wir aus der Fülle schöpfen. Das ist der Wille Gottes. Sonst hätte er es nicht getan. Er hätte es nicht getan. Er hält uns nichts mehr vor. Er hat sein Bestes gegeben, seinen Sohn, damit er uns überhaupt nichts mehr vorenthält, sondern damit wir freien Zugang haben zu ihm, freien Zugang haben zu allem, was ihm gehört, damit wir darin leben, wandeln, es benutzen, es tun, ja, und letztendlich darin es genießen dürfen. Und in 2. Petrus 1, Vers 3 heißt es noch: In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, alles, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Und das ist so wichtig. Er hat uns alles, alles gegeben. Nicht nur ein bisschen. Und ab und an bitten wir Gott einfach noch um Dinge, die uns schon gehören. Ja, wir bitten und bitten und bitten und sehen gar nicht, dass es uns schon gehört. Wir sehen nicht, dass die Wahrheit eigentlich ist: Durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir bitten um Heilung. Wir bitten: Herr, bitte heile uns. Statt dass wir es in Anspruch nehmen. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du musst nicht mehr darum bitten. Du hast freien Zugang zu Gott. Du musst nicht mehr darum bitten: Bitte Vater, spreche mit mir. Bitte Vater, darf ich zu dir kommen? Oh, ich Sündiger. Oh, ich Schlechter. Oh, ich, was habe ich heute alles falsch gemacht? Bitte Herr. Nein. Nein, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Du hast freien Zugang zu ihm, weil Jesus es vollbracht hat, weil wir in der Gnade leben und nicht mehr unter dem Gesetz. Und das ist dieser große Unterschied. Ja, aus dem Gesetz heraus musst du tun, aus der Gnade heraus hat es er für dich getan. Und das ist der große Unterschied. Und du, das Einzige, was du tun darfst, musst, sollst, es einfach anzunehmen. Dieses Geschenk anzunehmen. Jesus ist dein Versorger. Er wird das nicht irgendwann sein. Er ist es jetzt. Du bist jetzt kein Sklave mehr. Du bist frei durch ihn. Du bist jetzt schon versetzt an himmlische Orte. Du bist jetzt schon versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich seines Sohnes. Das ist dein Stand. Und zu guter Letzt, alles gehört dir. Nicht in Zukunft, wenn du stirbst, sondern jetzt. Genau. Und was machen wir oft? Herr, bitte befreie mich von den Dämonen. Ja, Herr, bitte mach jenes, mach das. Aber Gott, und das ist, ja, das möchte ich heute euch rüberbringen. Gott möchte, dass wir unsere Autorität einnehmen. Gott möchte, dass wir unsere Stellung einnehmen. Gott möchte, dass wir diese Fülle, die im Himmel ist, hier auf diese Erde bringen. Gott möchte, dass du versorgt bist. Gott möchte, dass du glücklich bist. Gott möchte, dass es dir gut geht, damit du hier in diese Welt reinbringen kannst und Frucht trägst. Ein Apfelbaum, der krank ist und keine Früchte mehr hat, bringt keine Äpfel mehr hervor. Ein Apfelbaum, der befallen ist, morsch ist, der fällt irgendwann um. Du bist aber ein Baum, der am Wasser steht. Du bist ein Baum, der jeden Monat neue Frucht bringt. Du bist ein Baum, der niemals verwelkt. Du bist ein Baum, der frisch ist. Du bist ein Baum, der Schutz bietet. Du bist ein Baum, wo andere herkommen können und pflücken können. Du bist jemand, der aufbaut. Du bist jemand, der Kraft in sich hat. Du bist die Quelle in dieser Welt, weil die Quelle nicht von dir herauskommt, sondern direkt vom Thron durch dich durchströmt und in die Welt hinein. Das ist Gottes Plan für dein Leben. Das ist Gottes Plan für Christen. Das ist Gottes Plan für seine Kinder. Amen. Gott möchte, dass wir am obersten Level sind. Und nicht ganz unten. Ich sag nicht, und da komme ich auch gleich nochmal drauf, es ist nicht falsch, Gott um etwas zu bitten. Ja, es ist nicht falsch, in der Bibel steht es auch, komme ich gleich nochmal drauf. Aber es kommt auf deine innere Einstellung drauf an, wie du bittest. Ja, und was deine Erwartungshaltung letztendlich ist. Aber es gibt, wie gesagt, es gibt ein anderes Level. Und das obere Level schaut einfach anders aus. Das obere Level, da steht, Jesus hat dir Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und über alle Gewalt des Feindes. Du musst Gott nicht mehr bitten, Herr, oh, bewahr mich vor allem Bösen in irgendeiner Form und so weiter und oh Herr und Dämonen und so weiter, bewahr mich da davor. Nein, du hast Autorität und du sollst sie auch einsetzen. Das ist der springende Punkt. Du nimmst deine Stellung ein, du stellst dich auf das Wort und bekennst es. Ja? Und es wird sein Werk tun. Unser Vorbild sollte ja immer Jesus sein, also zumindest ist es meins und ich glaube deins auch. Und wenn wir Jesus anschauen, hier auf dieser Erde, ja, dann war er nie krank, er heilte alle, er trieb die Dämonen aus. Er bittete nicht jedes Mal da davor und ging auf die Knie und heulte und flehte, sondern er wusste, die Autorität ist in mir. Ja, da ist Autorität und genau mit dieser Autorität ging er durch die Welt. Genau mit dieser Autorität begegnete er Menschen, Dämonen und letztendlich auch jedem physikalischen Umstand, den es hier auf dieser Welt gibt. Und ich sage euch, er war immer drüber. Ja, er war nie drunter. Er hat sich nie unter was gebracht, sondern er war immer drüber. Immer. selbst bis zum Tod. Selbst der Tod hatte keine Macht über ihn, sondern er hat gesagt, ich gebe mein Leben hin, damit das und das passiert. Na? Er hat keine Angst, also was heißt Angst schon, aber von dem, dass die ganze Sünde auf ihn geworfen wurde, und das war auch hart in dem Sinne, aber er hatte jetzt, wie soll ich sagen, er hatte nicht seine Macht dementsprechend, der Tod hätte keine Macht über ihn gehabt, formulieren wir es so, hätte er es nicht zugelassen. Es wär nicht gegangen. Und ich sage euch, das oberste Level ist hier auf dieser Erde, dass der Teufel, dass alles, was vom Teufel kommt, keine Macht über dich hat, wenn du es nicht zulässt. Das ist das oberste Level und da möchte Gott uns haben. Ich sage nicht, dass ich heute am obersten Level bin. Ja? Also geistlich gesehen schon, ja? Da kommen wir nämlich gleich nochmal drauf. Ich bin ein Kind Gottes, ja? Aber lebe ich wirklich da danach? Ja, und das ist der springende Punkt. Und da möchte ich mit euch heute nochmal tiefer einsteigen. Es ist ganz wichtig, ja, aber hört ihr immer von mir, glaube an sein Wort. Ja, zweifle nicht an seinem Wort. Und das ist das A und O letztendlich, weil sein Wort die Wahrheit ist. Und in Markus 11, Vers 23 steht, ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. Spreche mit Autorität, mit Vollmacht, wisse, wir haben vorher Jesus Namen gesungen, ja. Wir hatten vorher den Eindruck, Jesus ist, was hat Drea weitergegeben? Es ist letztendlich eine geistliche Waffe. Ja, dieser Name Jesus, jedes Knie muss sich beugen unter seinem Namen, unter seiner Autorität. Und du hast diesen Namen bekommen. Und es ist letztendlich ein guter Vergleich, es als Waffe im Geistlichen zu vergleichen, ja. Weil, wenn du den Namen Jesus aussprichst, ja, dann reißt es Mauern ein, dann bewegt sich was. Ja? Und, genau. Und letztendlich musst du wissen, wenn du diesen Namen aussprichst, dass da auch was dahinter ist. Du musst wissen, wenn ich jetzt spreche, dann habe die Erwartungshaltung, dass sich auch Dinge verändern. Ja? Spreche einfach in Jesu Namen. Das ist eine Floskel. Gott will keine Floskeln. Mit Floskeln kommst du nicht weiter, weil dann hätte Gott uns irgendwie so einen Punkteplan gegeben, 1, 2, 3, 4, ja, so Leben als Christ, als Dummy, ja, Teil 3, ja, Teil 3, Dämonen austreiben, spreche einfach im Namen Jesus und der Dämon geht. Ja, nee, wenn du nicht daran glaubst, wenn du dir nicht das bewusst bist, was dahinter steht, wenn dir das nicht deine Identität letztendlich mit ist, dann passiert gar nichts. Ja, dann passiert überhaupt nichts. Deswegen, du musst zuerst wissen, wer du bist, was dir gehört, welche Fülle dir zur Verfügung steht, was Jesus für dich getan hat, dass du sein Liebling bist, ja, dass er dir auch seinen Namen gegeben hat und du sprichst in dieser Autorität und du weißt nicht davon, dass du ein Himmelsbürger bist, dass du hochversetzt bist, dass du mit ihm zur Rechten Gottes sitzt, ja, dass er in dir lebt, dass die Kraft Gottes in dir lebt, dass egal was vor dir steht, egal was um dich herum passiert, ist dir völlig wurscht, egal, weil das Wort Gottes die Wahrheit ist, weil du weißt, Gott lebt in dir und nichts ist größer. Und wenn du das in diesem Bewusstsein tust, dann sage ich dir, der Dämon auf der anderen Seite, der zittert. Wenn du Glück, wenn du Glück hast, ja, wenn du Pech hast, musst du gar nicht mehr was sagen, dann darfst du nicht mehr was sagen, weil der ist schon draußen. Ja, aber das ist Autorität. Wir leben zu wenig unsere Autorität. Du bist ein König. Ein König. Geh auf die Straße wie ein König. Spreche wie ein König. Handle und tue wie ein König. Und nicht wie ein Bettler. Und das ist das Nächste. Wenn du Gott bittest, dann bitte nicht wie ein Bettler. Du bist kein Bettler. Du bist ein Kind. Gott hält dir nichts vor. Nichts. Ja? Wenn wir irgendwas nicht haben in irgendeiner Form, dann liegt es nicht an Gott. Wenn irgendwas vorenthalten wird, dann sind wir dafür verantwortlich, warum es uns vorenthalten wird. In einem gewissen Level. Wir kommen zum Glauben. Ja, dann heißt es auch in der Bibel, erstmal sind wir letztendlich Babys im Glauben. Ja, wir werden gefüttert, wir werden immer mehr und mehr gefüttert durch das Wort Gottes. Wir verändern uns immer mehr, unsere Autorität, unser Bewusstsein unserer Autorität. Ich will nicht sagen unsere Autorität ist da. Wir sind Kinder Gottes, höher geht's nicht. Ja? Also geistlich gesehen, rechtlich gesehen ist alles da, was du brauchst. Du bist an höchster Stelle, wie du nur sein kannst und höher wirst du rechtlich auch nicht mehr kommen. Aber... Und jetzt kommt der große Punkt. Aber du musst reinwachsen. Du musst da reinwachsen. Es ist ein Wachstum letztendlich. Und deswegen sage ich, Gott ist gnädig. Als Kind, ganz, ganz am Anfang, wenn du frisch zum Glauben gehst, vielleicht hast du es selber festgestellt, ja, wenn du da bittelst und bettelst, sagt Gott, ja, ja, klar. Ja? Aber er möchte dich auch langsam erwachsen sehen. Er möchte auch langsam, dass du Autorität einnimmst. Er möchte auch langsam, dass du verstehst, wie die geistliche Welt funktioniert. Er möchte auch, dass du nicht an diesem Level unten bleibst und da dein Leben verbringst. Ich meine, es gibt Christen, die sterben als geistliche Babys, so, also vom Level her. Weil sie nie gelernt haben, Autorität einzunehmen. Weil sie nie gelernt haben, was ihnen gehört. Aber Gott möchte, dass du ein Erwachsener Christ bist, ganz oben dieses Level und das letztendlich weitergibst. Und um wieder zurück aufs Thema zu kommen, Jesus hat uns alles geschenkt. Deswegen sollte unsere Erwartungshaltung auch sein, wenn wir Gott um etwas bitten, und es gibt Situationen, wo wir auch bitten letztendlich. Ja? Also wenn du in der Sache nicht klarkommst oder irgendwie, oder wenn du Hilfe brauchst in irgendeiner Form, dann ist es legitim zu sagen, Herr, ich weiß in dieser Situation nicht weiter, ich bitte dich, zeig mir doch den richtigen Weg, oder das sind zwei Situationen, ich brauche deine Führung, soll ich links gehen, soll ich rechts gehen, Herr, gib mir da ein Zeichen. Also es ist legitim, Gott zu bitten. Also keine Frage, es ist nicht immer nur und raus hier Dämon und raus Dämon ich gehe jetzt links und keine Ahnung. Also es ist nicht immer eine Autorität einnehmen und da vorwärts zu gehen und alles durchzupreschen, sondern es ist auch dran, die Führung Gottes zu haben. Aha. Ich hab's, weil das gerade hatten mit Jesus ist wie eine Waffe, ja. Also ich meine, wenn du jemanden hinstellst mit einer Waffe im Natürlichen, ja, also du gibst ihm eine krasse Waffe, ja, und der fängt einfach mal an rumzuschießen, dann ist es zehnmal verfehlt, ja, dann richtet der mehr Schaden an, als er Gutes tut, ja, und so ist es letztendlich ja auch bei uns, wenn du den Namen Jesus und da dem Jesus und da Jesus und da Jesus und da rein und ohne Führung, total, du wirst Schiffbruch erleiden. Deswegen letztendlich ist immer auch die Führung das A und das O, diese Beziehung, ja. Also alles gründet letztendlich auf der Liebe und auf dieser Beziehung mit Gott. Und das heißt letztendlich auch durch die Führung durch den Heiligen Geist. Nur dann kannst du erfolgreich sein. Das nochmal vorab. Aber dann, ja, habt die Erwartungshaltung, ja. Und da möchte ich jetzt euch einfach mal ein paar Bibelstellen vorlesen und ihr werdet es dann gleich selber merken. Ja? Markus 11, Vers 24. Alles, was ihr bittet im Gebet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Matthäus 7, 7. Bittet, so wird euch gegeben. Matthäus 7, Vers 8. Denn jeder, der bittet, empfängt. Johannes 14, 13. Und was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird. Johannes 14, 14. Wenn ihr etwas in meinem Namen bittet, so werde ich es tun. Und vielleicht noch zwei. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in meinem Namen bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und die letzte, Johannes 16, Vers 24. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Was ist euch aufgefallen? Also es gibt immer genau zwei Sachen, die zusammengehören. Bitten und empfangen. Ich hätte noch ein paar mehr raussuchen können. Ne? Also so war es nicht. Ich hatte dann nur, dachte ich mir, ich kann die bei der Übersetzung kann ich jetzt nicht noch mehr bringen. Ja? Ich meine, das ist doch kein Zufall. Bitten und empfangen immer mehr oder weniger im gleichen Satz. Das ist kein Zufall. Gott hat die Erwartungshaltung, wenn du bittest, dass du gleichzeitig empfängst. Gott möchte, wenn du irgendwas mit irgendwas zu Gott kommst, dann hab nicht die Erwartungshaltung und sag, boah Gott, du wirst es schon irgendwann machen oder ja Herr, jetzt muss ich wieder 3, 5, 10 Jahre drauf warten und vielleicht erhörst du mich ja gar nicht und oh Herr, und du bittest und heulst und betest und tust und machst, ja. Hey, geh auf Empfangshaltung. Geh auf Empfangshaltung. Sei dir sicher, dass Gott deine Bitte erhört hat. Warum hat er deine Bitte erhört? Weil du die Gerechtigkeit Gottes bist, weil du direkt in seinem Thronsaal stehst, ja, weil du eigentlich mit ihm direkt verbunden bist. Also hab doch auch die Erwartungshaltung, dass wenn du bittest, auch empfängst. Das ist das A und das O. Und ja, es kann eine Weile dauern, bis du es vielleicht siehst, dass es hier auf dieser Welt ist. Und deine Gefühle, kann ich dir zu 95% wahrscheinlich sagen, werden nicht sofort mitziehen. Die werden erstmal da sein und sagen, aber wir haben die Gewissheit, Gott hat dich erhört und dieses Bitten ist erhört worden und ich habe es jetzt im Geistlichen, ist es erledigt. Vielleicht dauert es noch, bis es sichtbar wird, aber du bleibst fest und du zweifelst nicht, dass Gott dich nicht gehört hat, dass du vielleicht irgendwas falsch gemacht hast und deswegen ist er mag er dich nicht mehr oder irgendwie was Komisches, was vom Teufel kommt. Das ist eine Lüge, sage ich euch. Das ist eine Lüge, dass du nicht empfängst. Das ist eine Lüge, um dich abzuhalten von der Fülle Gottes. Das ist eine Lüge, dass du nicht aus dem Vollen schöpfen kannst. Weil umso mehr du diese Lüge glaubst, desto niedriger, schwieriger wird es für dich in deinem Leben. Deswegen, jeder, der vielleicht diese Lüge geglaubt hat, im Namen Jesus, sei jetzt frei. Ja? Jeder schlechte Gedanke weicht. Ja? Wir setzen das nochmal auf Null. Und ich sage dir heute, Gott hört dich. Gott liebt dich. Gott ist für dich. Du darfst ihn bitten, aber gleichzeitig empfange. Das ist so wichtig. Wir haben ganz viele Bitter. Gibt's das? Keine Ahnung. Valerie ist heute nicht da. Die ist im Kinderdienst. Bittende. Wir haben ganz viele Bittende. Ja. Aber zu wenig Empfänger. Empfangende. Wir dürfen mehr empfangen. Wir dürfen sein wie die Kinder. Die haben gleich die Erwartungshaltung, hey, der gibt mir das doch. Die sind da nicht so. So dürfen auch wir sein. Wieder sehen wir diesen Glauben daran, ja, auf das, was letztendlich Gott uns gesagt hat, auf sein Wort. Und genau, Gott möchte uns da nichts vorenthalten und wenn wir Markus 11, Vers 23 nochmal anschauen, da ist letztendlich beides auch vereint. Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von dieser Stelle und stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Gleichzeitig heißt es dann 24, geht es dann wie folgt weiter. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Also hier sehen wir das nochmal. Also das, was ich euch sage, ist wieder biblisch gegründet. Ja, ich habe es mir nicht ausgedacht. Genau. Und wie gesagt, praktisch heißt es, wir leben noch in dieser Welt. Ja? Geistlich haben wir alles, rechtlich gehört uns alles. Aber unser Ding ist es, den Himmel auf die Erde zu bringen. Ja? Das Geistliche, diese Substanz, diese Fülle vom Geistlichen ins Sichtbare zu bringen. Das ist letztendlich unser Job. Ja, wir bringen das, was geistlich vorhanden ist. Gott ist Geist, Gott ist Liebe, in Gott ist alles. Wir bringen die Liebe auf die Welt, die göttliche Liebe. Wir bringen die Fülle in die Welt. Wir bringen Gesundheit in die Welt. Wir leben in dieser Autorität und bringen es hier ins Sichtbare. Und wie gesagt, das tun wir im Glauben unter der Führung des Heiligen Geistes. Ja, und ich habe schon Christen immer erlebt, ja, die dann auch die Autorität letztendlich ein bisschen überschwänglich sehen. Auch da möchte ich nochmal ganz, ganz kurz diesen Punkt, ich habe ihn vorher schon erwähnt, aber nochmal ganz kurz reingehen, ja. Also, wenn ihr aufprasselt, ja, und dann seht ihr da einen und vielleicht ist er ja vom Dämonen belastet und dann raufgeht und sagt, diese 1000 Dämonen, die müssen jetzt raus, na, am besten macht er noch jeden einzelnen, damit es auch lang dauert, ja. Und dann noch, und du hast Hexerei in deinen und das brechen wir auch noch, ja. Und dann ist jetzt auch noch die Atmosphäre um dich herum ist eh schrecklich, ja, und da brechen wir oder sprechen wir auch noch hinein. Ich sag dir, der ist danach total am Ende. Ja, aber der ist nicht am Ende, weil Gott an ihm wirken wollte, sondern im positiven Sinne, sondern der ist am Ende und geht raus und denkt dir, oh, was hab ich denn alles, ja. Am besten sagst du noch, ja, aber das könnte ich jetzt auch nicht machen, du am besten schickst ihn noch so nach Hause und irgendwann wird schon, es wird schon irgendwann besser vielleicht mit dir. Ich sag dir, der ist fertig mit der Welt. Ja, ihr lacht, ich hab's halt schon erlebt. Das ist, ja, das ist mit, egal. Was du brauchst, und das ist nochmal ganz, ganz, ganz, ganz wichtig, lass dich immer leiten vom Heiligen Geist. Frag doch bitte vorher, bitte doch bitte vorher den Heiligen Geist, was soll ich beten? Wie soll ich beten? Ja, es gibt keinen Punkteplan bei Gott. Wenn der das und das hat, dann geh so und so vor. Na, wenn es das geben würde, könnte es jeder. Das gibt es nicht. Aber Gott möchte diese Abhängigkeit zu ihm. Gott möchte ja, wir sind nun mal seine Schöpfung. Wir sind nun mal seine Kinder, ja. Und wenn du fragst, warum, dann sage ich, es ist halt so. Daran gibt es nichts zu rütteln. Warum ist Gott Gott? Er ist nun mal Gott, ja. Es gibt nichts Höheres. Und wir sind seine Geschöpfe. Und das, was Gottes Ziel von Anfang an war, ist, er möchte Menschen in seinem Ebenbild, die aber in Abhängigkeit von ihm leben, in Beziehung mit ihm leben. Er möchte diese Beziehung. Hätte Gott es nicht gewollt, hätte er Roboter gemacht. Dann hätten die einfach genau das gemacht, was er gesagt hätte und dann wäre irgendwie was passiert. Ja, aber wir sind keine Roboter. Wir haben einen freien Willen. Und Gott möchte, dass wir unseren freien Willen nehmen und ihm sagen, Herr, du bist der Größte. Ich verlasse mich zu 100% auf dich. Ja, ich glaube dir, ich glaube deinem Wort. Ich lebe in Liebe mit dir zusammen. Aber helf mir, führe mich, leite mich. Ja, wenn du diese Abhängigkeit hast in deinem Gebet, ja, in deinem Bitten, in deiner Autorität, dann sage ich dir, es wird funktionieren. Und wie gesagt, alles andere ist gefährlich. Alles andere ist ganz gefährlich. Nicht nur für dich selber, sondern auch für die anderen. Ja, das ist nicht so gesund für den oder diejenige. Genau, dieses Bitten um Führung ist kein Betteln. Ja, du wirst von Gott, wenn du in seinem Willen letztendlich bist und wenn du das Wort kennst, dann ist letztendlich Bitten, er wird dir nichts vorenthalten. Ja? Wenn du in seinem Willen gehst, wenn du natürlich rausgehst und sagst, keine Ahnung, morgen ich tritt gegen die Mächte im Nahen Osten alleine an und schlag die alle, weil ich habe ja die Autorität, dann sage ich, das ist dumm. Ja, das, du wirst... Wir stellen das ja uns immer so krass vor und manche machen das ja noch, ja. Aber das ist wie, wenn du in der Armee bist, ja, und du kommst jetzt auf die Idee, ich bin jetzt Einzelkämpfer, ja, und geh einfach, ohne dass ich irgendwie jemandem Bescheid gebe und mal frage, ist es überhaupt sinnvoll, geh raus an die Front, zur feindlichen Front, ja, und schieß mal. Ja, was glaubst du, was passieren wird? Die lachen doch über dich. Ja, die werden lachen und machen bumm und weg bist du. Aber wir als, nee. Ihr wisst, was ich sagen möchte, ja? Aber wenn du vom Obersten, ja, den Befehl kriegst, es zu tun, was weiß ich, ich nenne es jetzt einfach mal Geheimmission, ja? Bleibt es noch ein bisschen spannend, hier rauszugehen, ja? Und das oder das zu tun, gegen den Feind zu machen, ja? Wenn es geführt ist vom Heiligen Geist, dann wird es mit Erfolg gekrönt sein. Dann wirst du merken, da passiert was. Aber es muss geführt sein. Wenn du geführt bist vom Heiligen Geist, stehen Milliarden noch mehr, ja, wie nennt sich's? Billionen, Milliarden ist noch mehr, genau, das wollte ich. Stehen Milliarden Engel hinter dir. Du bist nicht mehr allein unterwegs, ja? Und selbst wenn du dann allein da vorne stehst, wie es zum Beispiel David war, dann steht Gott hinter dir. dann hast du den Schutz, dann hast du das, was du brauchst, ja, dann bist du ausgerüstet. Aber wenn du es auf eigene Faust machst, dann ist es Dummheit. Genau. Ein bisschen praktisch noch, ja. Stell dir vor, du hast ein Haus geerbt. Rechtlich gehört dieses Haus dir. Trotzdem musst du noch zum Grundbuchamt gehen und es praktisch umschreiben lassen. Du hast ein Auto geerbt, auch da, du musst es anmelden praktisch, den Schlüssel nehmen und damit fahren. Obwohl es schon dir gehört. Deswegen, rechtlich gesehen, ist alles vollbracht. Geistlich, rechtlich gesehen, kann ich dir sagen, du kannst dich noch so sehr anstrengen, höher geht's nicht mehr. Du bist an der höchsten Position angekommen. Ja? Also wenn du das ja als Firma, das nächste, es gibt vielleicht noch einen Chef, ja, aber den Chef kannst du, da geht's nicht drüber, das ist Gott. Ja? Aber höher geht's nicht mehr. Ja? Du bist direkt da oben. Also Karriere machen bei Gott, in dem Sinne, rechtlich gesehen, geht nicht mehr. Da bist du einfach schon ganz oben, ja. Im Natürlichen strampeln wir uns ja ab, Karriere zu machen, ja. Sollten wir auch nicht, da sollten wir einfach auch die Führung haben. Aber geistlich gesehen, mehr Karriere geht nicht mehr, ja. Und da hat es dir Jesus einfach geschenkt. Aber trotzdem ist es eine gewisse Ausbildung für uns, ja, auch an diese Position wirklich mit letztendlich voll ranzukommen hier in dieser Welt auch. Genau. Nochmal, wir bitten nicht, weil uns etwas fehlt, sondern weil das Bitten, ja, ist letztendlich so zu sehen, dass wir unser Erbe in Anspruch nehmen und gleichzeitig in Beziehung treten mit Gott. Das ist das, was er möchte. Ja? Anders ausgedrückt auch nochmal, wir beten bzw. bitten nicht, um Gott zu bewegen, dass er uns was gibt, sondern ja, um uns selbst letztendlich in die Position zu bringen, das Empfangene zu nutzen. Ja? Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und da bedarf es immer mal wieder umzudenken. Du bittest nicht, ja, um Gott irgendwie zu bewegen, oh Gott, bitte tu das, Gott macht, gib mir das und so weiter. Sondern du bittest letztendlich, um die Beziehung reinzugehen, um den Weg zu kriegen, um das, was du gebeten hast, letztendlich auch ins Sichtbare runterzubringen. Du bringst dich in die Position hinein, es in die Welt hineinzubringen. Und das ist ein ganz anderes Mindset. Und das meinte ich am Anfang mit einem höheren Level. Wir strugglen ab und zu noch da damit, oh, Gott will das gar nicht. Oder Gott, oh, der hält es uns vielleicht vor. Oder vielleicht ziehen wir nicht so weit. Und ja, und wir müssen immer mehr tun, mehr tun, mehr tun, mehr tun. Nee, das Einzige, was du tun musst, ist, dich in die richtige Stellung zu bringen. Um das empfangen, was schon da ist, zu empfangen und hier reinzubringen. Und wie gesagt, das schaffst du nur aus der Beziehung heraus. Genau. Gott will, dass wir zur kompletten Reife kommen. Ja, die ganze Schöpfung sehnt sich danach. Ja, nach der Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Das heißt, sie sehnt sich nicht, dass mal einer geboren wird. Geboren sind wir schon viele, ja, wiedergeboren. Aber sie sehnt sich danach, dass wir zur kompletten Reife kommen. Und deswegen dürfen wir da drin auch wachsen und sollen auch wachsen. Dazu jetzt noch ein kleiner Bibelvers, Epheser 4, 13 bis 15. Da heißt es nämlich, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Gott möchte, dass wir so wandeln wie Jesus hier auf dieser Welt. Ich habe das vorher nicht erfunden und habe gesagt, hey, das ist irgendwie mein Traum, meine Vision, die habe ich mir selber ausgedacht. Es ist die Vision Gottes. Es ist die Vision Gottes, dass du hier auf dieser Welt so gehst, wie Jesus gegangen ist, dass dir egal ist, ja, was links und rechts passiert, dass dir egal ist, ob da ein Kranker vor dir steht, ja, ob da Wasser vor dir ist oder was auch immer. Du hebelst physikalische Gesetze aus. Du betest für Kranke und sie sind gesund und zwar alle. Von dir ewige Kraft aus, von dir geht Liebe aus, von dir geht Autorität aus. Dämonen weichen, weil du sprichst, ja? Das ist der Maßstab, den Gott für dich und mich haben möchte. Ich mache einen Einschub bei diesem Vers. Galaterbrief 4, Vers 1. Ich sage aber, Entschuldigung, ich wollte den Vers noch fertig machen. Christus selbst in seiner ganzen Fülle, denn wir sollen keine unmündigen Kinder sein. Und jetzt kommt mein Einschub, Galater 4, Vers 1. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und seinem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist. Ja, das ist das, was ich euch versuche, den ganzen Morgen zu erklären. Ja, du bist Erbe, geistlich gehört dir alles. Solange du aber noch unmündig bist, solange du nicht die Führung hast, wie du es hier reinholst, ja, solange du Beziehung nicht lebst, ja, solange du im Wort nicht letztendlich weißt, was dir gehört, ja, bist du in manchen Sachen vielleicht noch unmündig. Ja. Und dann, das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass wir mündig sind. Mündig sind. Gott will, dass wir glauben. Gott will, dass wir ein geistliches Level erreichen, das nie zuvor da ist. Und das ist letztendlich das, was mir so auf dem Herzen heute Morgen brennt. Gott möchte uns in eine neue Dimension reinführen. Eine Dimension, dass wir Jesus Christus hier auf dieser Welt repräsentieren, so wie er wirklich ist. So wie er wirklich ist. Er ist nicht an der linken Seite ein bisschen mehr, auf der rechten Seite ein bisschen weniger, sondern er ist die Fülle schlechthin. Er ist die Gottheit letztendlich schlechthin. Er ist die Liebe schlechthin. Und das möchte Gott für dich und mich, dass wir es in die Welt hinaustragen. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen diesen Wunsch, dieses Feuer neu vermitteln, ja, neu reinbringen, dass wir sagen, wir streben danach. Wir wollen nicht mehr länger unmündige Kinder sein. Wir wollen nicht mehr betteln und bitteln und so weiter, sondern wir wollen in der Erwartungshaltung sein und in dieser Fülle leben, auf der ganzen Fülle, die Gott für uns bereitgestellt hat. Daraus wollen wir schöpfen. Das wollen wir in die Welt hineinbringen. Wir wollen nicht länger mehr Würmer oder irgendein Schwanz sein, sondern wir sind der Kopf. Wir sagen in der Welt, woran es geht. Ja? Wenn jemand eine Frage hat, ruft er nicht Google auf, sondern er ruft dich an, ja? Weil du einfach die Wahrheit hast, weil du einfach die Weisheit hast. Und das ist der richtige Weg. Gott möchte seine Gemeinde hochversetzen. Er möchte sie wie ein Leuchtturm haben, dass die Leute angezogen sind, ja. Dass der Bundeskanzler nicht mehr seine 15.000 Berater fragt, die was weiß ich was kosten, sondern er ruft bei der Gemeinde an und fragt um Rat, weil er direkt vom Thron die Wahrheit bekommt für die Zukunft. Diese Vision letztendlich hat Gott in mein Herz hineingelegt. Diese Vision möchte ich euch weitergeben. Ihr seid nicht irgendwer, ihr seid wichtig. Ihr seid Kinder Gottes, ihr seid Könige. Also lasst uns wirklich danach leben. Halleluja. Und ich glaube, jetzt ist ein guter Punkt, einfach zu sagen, stopp. Amen. Halleluja. Komm, lass uns mal zusammen aufstehen. Halleluja. Gottes Kraft ist hier, weißt du, auch seine Inspiration ist hier, seine Power ist hier, dass du wirklich in das eintreten kannst, was der Christian gesagt hat. Lass uns vielleicht einfach zusammen nochmal wirklich uns Gott dafür hingeben. Lass uns einfach ein Gebet der Weihe sprechen. Ich spreche es einfach laut vor, du sprichst einfach laut nach. Sag einfach, Vater, ich danke dir, dass du mich zu deinem wirklichen Sohn oder Tochter gemacht hast. Ich nehme meine Position an und ich trete ein in das Vollmaß dessen, was das bedeutet. Ich lasse nicht mehr zu, dass der Teufel mich deckelt oder entmutigt. Ich verkaufe mich nicht mehr unter Wert, sondern ich nehme meine Position ein im Glauben als ein mündiger Sohn. Ich trete mein Erbe an. Alles, was du für mich hast, ich ergreife es im Gebet, im Bitten, im Sprechen, im Handeln. Danke, Jesus, dass ich so bin, wie du bist, in dieser Welt. Und dass durch mich die Welt dich sieht. In Jesu Namen. Danke, Vater. Amen. Halleluja. Alle Kinder Gottes, ja, sagen Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Du kannst gleich stehen bleiben, wenn du heute Morgen hier bist und du hast noch nicht diese Gewissheit wirklich tief in deinem Herzen. Jawohl, ich kann wirklich diese Position einnehmen. Jawohl, ich bin dieser Sohn. Jawohl, ich habe tatsächlich das, was der Christian gepredigt hat. Ja, während der Christian gepredigt hat, hat der Geist deinem Geist Zeugnis gegeben, dass du dieser Sohn bist. Ja, wenn das nicht der Fall ist, wenn du nicht diese Gewissheit hast, dass du ein Kind Gottes bist, dann sollst du heute nicht hier nach Hause gehen, ohne diese Gewissheit zu haben. Weil die Bibel sagt, von Natur aus sind wir alle Sünder. Von Natur aus sind wir gefallen. Wir sind getrennt von Gott. Ja, der Sündenfall hat uns getrennt von Gott. Wir sind nicht einfach durch unsere natürliche Geburt Kinder Gottes, sondern Christian hat es gesagt, wir müssen von Neuem geboren werden. Und das ist eine geistliche Sache. Das heißt, wir müssen einfach diese Erlösung, diese grundsätzliche Erlösung des Kreuzes von Golgatha, wir müssen es für uns in Anspruch nehmen, weil allein durch das Kreuz, allein durch Jesus werden wir herausgeholt aus diesem Leben als Sünder und als von Gott getrennte Menschen und wir werden zu Kindern Gottes. Und deswegen, wenn du heute Morgen hier bist und du hast nicht diese Gewissheit in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist, dann möchte ich heute Morgen mit dir und für dich persönlich beten. Dann möchte ich mit dir ein Gebet sprechen, weil die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Mund es sprechen und bekennen, dann werden wir errettet. Wenn wir mit unserem Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen. Ja, wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, jawohl, ich möchte aber dieses Leben ohne Gott hinter mir lassen. Ja, ich möchte da eintreten, wirklich in dieses Leben mit Gott, in dieses Leben des Sieges, in dieses Leben der Fülle, in dieses Leben, wo ich wirklich mein Erbe antrete. Ich möchte da eintreten, aber du bist noch wie getrennt von Gott. Du fühlst dich noch wie getrennt von Gott. Du bist noch wie weit weg. Vielleicht, weil du noch nie Jesus in deinem Leben aufgenommen hast als deinen persönlichen Herrn. Vielleicht auch, weil du mal vielleicht vor Jahren eine Entscheidung getroffen hast, aber du hast nicht darin gelebt. Du bist wieder weggekommen davon. Oder vielleicht auch, weil wirklich klare Sünde einfach dich trennt von Gott und deswegen hast du wirklich diese Gewissheit in dir, dass er wirklich dein Gebet erhört und dass du empfängst in dem Moment, wo du bittest. Du hast nicht diese Gewissheit. Wenn eine dieser Dinge zutrifft, einfach in deinem Leben, dann ist jetzt deine Gelegenheit, wirklich persönlich Gebet zu empfangen. Er möchte einfach dich, er ruft dich, weißt du, er sehnt sich nach dieser Beziehung zu dir und ich möchte einfach mit dir und für dich persönlich beten jetzt, dass du das festmachst und dass du einfach, weißt du, einfach als einen Schritt einfach zu ihm kommst. Die Bibel sagt, wer zu ihm kommt, den wird er niemals wegstoßen. Amen. Er sagt auch, naht euch zu Gott und er wird sich zu euch nahen. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte heute wirklich einen Schritt auf Gott zugehen, dann einfach da, wo du bist, wenn du hier im Raum bist, dann einfach da, wo du bist, streck einfach ganz schnell deine Hand aus, sodass ich sehe, kann, weil ich möchte dann einfach mit dir und für dich persönlich beten. Ja, streck einfach deine Hand aus, wenn du noch nicht diese Sicherheit hast und heute möchtest du diese Sicherheit haben. Du möchtest diese Sicherheit haben, ein Kind Gottes zu sein. Ganz schnell, da wo du bist, gib Gott einfach ein Zeichen und streck deine Hand ganz weit aus. Ja, einige auch über Livestream, vielleicht du bist über Livestream dabei. Ja, ich kann deine Hand zwar nicht sehen, aber du kannst es trotzdem tun zwischen dir und Gott. Das ist ein Zeichen, einfach zwischen dir und Gott. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte mit Gott durch dieses Leben gehen. Ich möchte diese Gewissheit haben, dass er an meiner Seite ist. Einfach, jetzt ist deine Gelegenheit. Wir werden jetzt gleich zusammen ein Gebet sprechen und ich werde es einfach laut vorsprechen und du sprichst es einfach laut nach. Ja, und dann werde ich einfach für dich persönlich beten. Und wenn du hier im Raum bist, dann werde ich dir einfach die Hände auflegen. Ist jemand hier im Raum, der sagt, jawohl, ich möchte das. Ich möchte das jetzt beten. Ich möchte das jetzt empfangen. Ich möchte jetzt, dass du mir da die Hände auflegst. Dann streck einfach deine Hand aus, sodass ich sehen kann. Ist da jemand gerade jetzt? Okay, ich sehe jetzt keine Hand hier. Da sehe ich eine Hand. Da sehe ich eine Hand, ja, okay. Ist noch jemand da? Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich bin da dabei. Ich möchte, dass du mir da die Hand auflegst. Ist noch jemand da dabei, der sagt, ich möchte das jetzt festmachen? Dann streck einfach deine Hand noch aus. Wir werden jetzt gleich zusammen beten. Und einfach ihr über Livestream, ihr geht auch mit rein. Und dann sprechen wir zusammen dieses Gebet, okay? Ja, einfach, du kannst es da, wo du bist, einfach, du kannst deine Augen schließen. Und du kannst sagen, Vater im Himmel, ich danke dir. dass du Jesus Christus gesandt hast, um die Brücke zu schlagen zwischen mir und dir. Herr, vergib mir, wo ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, wo ich gesündigt habe. Ich komme heute durch Jesus Christus zu dir. Ich empfange sein Erlösungswerk für mich. Ich empfange seine Vergebung für mich. Ich entscheide mich, von heute an als ein Kind Gottes zu leben. Und ich empfange dieses Geschenk, ein Kind Gottes zu sein. Danke, Heiliger Geist, dass ich jetzt von Neuem geboren werde und dieses neue Leben empfange. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Du hier, der du deine Hand gehoben hast, du kannst gerade kurz hier schnell aus der Reihe rauskommen. Du kannst einfach hier rauskommen, genau. Du hast deine Hand gehoben, Halleluja. Genau, und ich lege dir die Hand auf und ihr anderen einfach über Livestream. Du empfängst einfach die Kraft Gottes, Vater, in dem Namen Jesus. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Oh, für diese Realität des neuen Lebens, Herr. Ich danke dir, Herr, für deine Salbung, Herr. Ich danke dir, Herr, für deine Kraft, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Liebe, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Herr. Danke, Herr, dass du gerade jetzt in diesem Moment, Herr, dieses Wunder der neuen Geburt tust an einigen. Wenn du über Livestream zuschaust, dann schreib uns einfach eine E-Mail, weil Gott tut gerade jetzt dieses Wunder der neuen Geburt an einigen. Halleluja. Du wirst von Neuem geboren, sagt die Bibel, in dem Moment, wo du Jesus aufnimmst als deinen persönlichen Herrn und Erlöser. Du wirst von Neuem geboren durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Empfang es gerade jetzt. Empfang es gerade jetzt. Oh, Vater, wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deine Herrlichkeit, Herr, die hier im Raum ist, Herr. Oh, wir danken dir, Herr. Halleluja. Und ich spüre gerade im Geist, dass Gott einige auffordern möchte, auch hier im Raum, etwas in Anspruch zu nehmen, ganz neu für dein Leben. Und zwar spüre ich, dass das wie so eine Unction, also eine Salbung, also ein Anstoß, ja, in diese Richtung, ganz neu in Anspruch zu nehmen, dass wenn du betest, dass dann Krankheit weichen muss. Wenn du sprichst, dass Krankheit weichen muss. Ja, es heißt in Matthäus 10, 7, das sagt Jesus, wenn ihr hingeht, dann predigt und sprecht und sagt den Menschen, das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Heilt Kranke, sagt er dann. Heilt die Kranken. Das heißt, da ist dieser Auftrag von Jesus für dich, Kranke zu heilen. Und wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, jawohl, ich möchte einfach ganz neu in dieser Gewissheit gehen. Ich möchte ganz neu in diese Gewissheit eintreten, dass Gott durch mich die Kranken heilt, dass Gott durch mich kreative Wunder tut, gewaltige Wunder tut, so wie du es vorher gesehen hast in dem Bericht aus der Schweiz, ja, gelähmte Hand wieder herstellt, Wirbelsäule begradigt, was auch immer es ist, unheilbare Krankheiten heilt. Wenn du sagst, jawohl, ich möchte ganz neu in dieses Erbe eintreten. Jesus hat es gesagt, diejenigen, die glauben, ihnen werden diese Zeichen folgen. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Er sagt ja nicht, diejenigen, die ein gutes Gefühl haben oder diejenigen, die irgendwie eine eigene Fähigkeit haben oder eine Ausbildung haben für Krankenheilung oder sonst irgendwas, sondern diejenigen, die glauben, sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Und wenn du einfach empfindest, jawohl, ich möchte das ganz neu in Anspruch nehmen, streck einfach mal beide Hände aus, ganz weit, streck einfach mal beide Hände aus. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Herr, für deinen Auftrag, Herr, und du sagst, Herr, wen du berufst, den rüstest du auch aus. Und so sage ich jetzt ganz neu, in dem Namen Jesus, ich setze hier eine ganz neue Zuteilung der Krankenheilung frei, hier im Raum und auch über Livestream, über jedem Einzelnen, der sich jetzt ausgestreckt hat, Herr. Ich danke dir, Vater, Herr, dass du diese Salbung jetzt durch jeden Einzelnen fließen lässt, Herr, und multiplizierst, Herr, und dass sie erleben werden, Herr, wie Zeichen und Wunder geschehen, in dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater, für eine Zuteilung von kindlichem Glauben, Herr. Oh, danke, Vater, Herr. Oh, danke. Danke, Vater, eine ganz neue Zuteilung von kindlichem Glauben, Herr. Halleluja, Herr. Danke, Jesus. Multiplikation, Herr. Oh, Kranke werden gesund. Halleluja. Wo du hinkommst, muss Krankheit fliehen. Oh, Jesus. Oh, danke, Herr, für die gewaltigen Wunder, von denen wir hören werden, Herr. Oh, ungewöhnliche, außergewöhnliche Wunderwerke. In Jesu Namen. Danke, Vater, immer wieder neu, Herr. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Sag einfach danke, ich nehme es in Empfang. Und ich werde es einsetzen, wo immer ich hinkomme. Auch du über Livestream. Halleluja, du nimmst es in Empfang und du setzt es ein, wo immer du hinkommst. Halleluja. Danke, Jesus. Okay, Dreh hat nur einen Eindruck für jemanden über Livestream. Also, gib's weiter. Halleluja. Danke, Jesus. Mhm. Bei der Lebensübergabe hatte ich den Eindruck, ich sah eine Person, die gesagt hat, wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann ist das die letzte Chance für mein Leben gewesen. Und das ist gut so, dass du das gesagt hast, weil das Fleisch in dir stirbt. Aber Gott in dir steht auf und Gott möchte dich aus dieser Situation herausholen und er hält seine Hand in dir und er sagt, ich habe dich gesehen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Amen. Halleluja. Ja, nimm das für dich über Livestream. Es war ein Wort für jemand über Livestream. Danke, Jesus. Halleluja, wow, Gott ist gut. Wir treten ein in das Erbe. Wir treten ein in alles, was Gott für uns hat. Halleluja, ja, ihr dürft Platz nehmen, einen Moment. Wir treten ein in alles, was Gott für uns hat. Deswegen bitte ich euch auch speziell dafür zu beten. Nächsten Mittwoch haben wir die Preisverhandlungen für unser neues Gebäude, Kindergarten und Wohnheimgebäude, ja, für Bibelschüler und andere Gäste von Glory Life. Haben wir unsere Preisverhandlungen. Also betet, ich hatte es so wirklich, das so auf dem Herzen, dass wir wirklich beten, dass wir dieses Gebäude kaufen können, ohne erst nochmal Schulden aufnehmen zu müssen und dass wir es auch so umbauen können, ohne auch dafür Schulden aufnehmen zu müssen. Betet einfach dafür. Ich glaube, die Herrlichkeit Gottes will sich weiter ausbreiten und ich glaube, dazu brauchen wir das Gebäude. Halleluja, aber wir wollen keine Schulden machen. Also betet dafür, dass es so funktioniert, in Jesu Namen. Amen. Halleluja. Und jetzt wollen wir noch hinein investieren in die Herrlichkeit Gottes. Ja, seine Herrlichkeit ist das Kostbarste, was es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Und deswegen, wenn du da hinein investieren darfst, dann ist es immer eine Freude. Ja, so wie die Israeliten, als sie damals die Stiftshütte, den Bau der Stiftshütte finanziert haben, ja, da waren sie so voller Freude und Begeisterung, dass sie diesen Ort bauen dürfen, wo die Herrlichkeit sich lagert, dass sie ständig weiter Spenden gebracht haben. Das kannst du nachlesen in 2. Mose 36. Sie haben immer weiter Spenden gebracht, so viel Spenden am Ende, dass am Ende Mose sie sogar stoppen musste, weil die Leute gesagt haben, hey, das Volk bringt mehr, als wir überhaupt brauchen. So begeistert waren sie einfach, hinein zu investieren in den Bau oder in den Wohnort der Herrlichkeit Gottes. Halleluja. Und Paulus sagt, einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also ich glaube, du kannst mehr als fröhlich sein. Du kannst mit Begeisterung geben, du kannst mit Begeisterung säen und dazu gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, wir werden gleich die Eimer rumgeben und du kannst geben einfach in Bar, so wie es der Heilige Geist dir zeigt, oder du kannst die Verpflichtungserklärung nutzen unter deinem Stuhl und dann kriegst du Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung, die kannst du bei der Steuer dann verwenden und absetzen, weil wir ja ein gemeinnütziger Verein sind. Und über Livestream kannst du auch mitgeben, da werden dir die Infos eingeblendet, entweder kannst du per Überweisung geben oder per PayPal oder per Kreditkarte. Also tu das, was er dir zeigt, gerade jetzt hier vor Ort, gib mir die Eimer durch, du über Livestream, du hast die Infos, also tut es mit Begeisterung, lasst uns das Reich Gottes mit Begeisterung bauen. Halleluja. Und während ihr gebt, wieder ein paar aktuelle Zeugnisse hier aus Hamburg in dem Fall. Und da geht es um Lobpreis speziell aus einem Glory House in Hamburg. Sie schreiben hier, eine neue Teilnehmerin, die Lieder von Irina gar nicht kannte, war so berührt vom Lobpreis und dem Inhalt der Liedtexte, dass sie uns jetzt am Sonntag berichten konnte, welche Freisetzung das für sie bewirkte. Sie hat ganz neuen Lebensmut gefasst. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Und eine Teilnehmerin, für die haben sie gebetet, sie hatte schon seit, deren rechter Arm und Hand hatte schon seit längerer Zeit eine andauernde schwere Sehnenscheidenentzündung. Und sie berichtete, dass an dem Tag schon etwas im Lobpreis sich gelöst hatte und die OP jetzt erstmal abgesagt wurde. Es geht täglich mit der Hand besser. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Da ist Siegeskraft im Lobpreis. Halleluja. Und hier noch aus dem Urlaub, Zeugnisse vom Meer. Eine Frau beim Baden, beim Meer, die hat sich wegen ihren Knieschmerzen beschwert. Ich habe gesagt, Jesus heilt, ob ich für sie beten darf. Sie sagte, ja, ich habe für sie gebetet und die Schmerzen waren weg. Da habe ich ihr weiter über Jesus erzählt und sie hat Jesus angenommen. Preist den Herrn. Halleluja. Das ist noch nicht zu Ende. Da kam eine andere Frau und sie bat um Gebet für die Knie. Die Schmerzen waren weg. Und dann kommt ein junger Mann aus Tschechien, auch im Urlaub, und sagte, was hast du für ein Wort für mich? Und sie sagte, ich bin keine Wahrsagerin, nur wenn Jesus ein Wort hat, dann kann ich es dir weitergeben. Und das Wort für ihn war dann, dass er heiraten will und eine Frau sucht, aber er hat Streit mit seiner Mutter und er muss ihr vergeben und Frieden schließen, dann kommt der Durchbruch. Und da ruft die Frau, für die ich zuvor gebetet hatte, ja, das stimmt alles, er hat Streit mit seiner Mutter. So spricht Gott auch am Strand. Halleluja, preis den Herrn, Amen. Es ist nicht spannend. Halleluja. So cool. Oh, Glory.